little fast, gonna raise a little holla. And I'm working on sound, just a ramie dollar. Every time I come on, baby, try to get the dates on. No dice, son, you gotta work late. Sometimes I wanna, what am I gonna do? Well, there ain't that you for the summertime too. Take 2 weeks for having my vacation. Gonna take my promise to the United Nations. I tell my brother, sure, come smell the cold. No dice, son, you're too young to vote. Sometimes I wanna, what am I gonna do? Wanna rent not you for the summertime blue. So fährt sich unser Bassdrummer, haut laufend das Pedal ab. Das hält uns nicht davon ab, eine Nummer zu spielen, die wir eigentlich noch nie geprobt haben. Das ist eine Nummer von einer nicht mehr ganz so jungen Band, den Stray Kids. Dann verdanke ich auch das schöne Hemd. Okay, Stumble Talking Baby.